1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis! Supermarkt! Oh Mann, eine Packung Frischkäse zu kaufen ist voll anstrengend. Hier ist alles voller Saisonware. Sehr geehrte Kunden, feiern Sie Oktoberfest auf Ihrer Silvesterparty mit unserem Frühlingsangebot für Grillkohle. Boah, ich werd gleich ohnmächtig. Lass uns schnell zu den Kühlregalen. Der Gang ist zu schmal. Ich komme zwischen den Lebkuchenbergen und den Halloween-Kürbisstapeln nicht durch. Kunden! Weihnachten! Weihnachten! Weihnachten! Tick-Tack, Tick-Tack! Jetzt! Das ist alles genauso nervig wie neulich, als du eine Reise buchen wolltest. Okay, jetzt bin ich auf der Hoteltestseite. Mal auf einer Hoteltestseiten-Testseite gucken, ob die Hoteltestseite gut abschneidet. Jetzt muss ich nur noch checken, wie die Hoteltestseiten-Testseite bei einer Hoteltestseiten-Testseiten-Testseite abschneidet. Yeah, ich hab den Frischkäse gefunden. Fuck, es gibt über 80 Sorten. Nimm den Johannes B. Kerner Käse. Der ist extra schmierig. Der Käse auch. Oh, mein Handy. Hola, Jungs. Hi, Sie. Wir haben es geschafft. Wir gehen jetzt zur Kasse. Könntet ihr noch vegane Suppengewürz mitbringen? Ist aber nicht einfach zu finden. Nein! Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Bonrollen. Tag, Herr Braunschweig. Sie arbeiten hier? Genau, und zwar als der Typ, der immer eine Flasche aus dem Sixpack nimmt, damit der Karton auseinanderfliegt, wenn du ihn hochnimmst. Ha, schon wieder einer. Gern geschehen. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.